Ich bin geistlos, die heiße Scheiße ist groß. Was in mir lodert oder betäubt meine Sinne? Sie verlässt mich, meine einzige Stimme. Ich komm nicht klar, die Scheiße ist wahr. Sie spielt weit unter Pflicht. Sie schaut mir ins Gesicht, ich verliere mein Auge nicht. In diesen Augenblick, wenn Auge in Auge blickt und sie alles raubt, werde ich auch noch taub. Und wenn er den Sensenmann schickt, muss ich sagen, mich hat dein Mann gefickt. Ich bin aus Stein, das Gefühl zu leben wird klein. Er zerhackt mich, erst die Arme, dann die Beine, dann der Kopf, sie kacken auf mich. Kein Licht, der strahlt sein Schatten auf mich. Ich möchte leben und strahlen, ich bin lebendig begraben. Ich will nicht träumen, will wach werden, Angst, dass ich in der Stille sterbe. Ich bin geistlos, wann werde ich die Scheiße los? Das Weinen ist groß, aber nein, nichts ist los. Ich möchte leben und strahlen, ich bin lebendig begraben. Ich will nicht träumen, will wach werden, Angst, dass ich in der Stille sterbe. Ich bin geistlos, wann werde ich die Scheiße los? Das Weinen ist groß, aber nein, nichts ist los.